fotografieren das. Wir sind am Minenspaß. High as fuck, fly wie ein Ibiza. Wir markieren das. Wir sind am Minenspaß. High as fuck, fly wie ein Ibiza. High von dem Lean, Essen der Trap, Gaylord und Jokrelin. High wie ein Alien, es muss der Gay frieren. High von dem Trubel da und von dem Weed. Wie halt der Gay war, da so wie Neymar. Sippen aus dem Double Cup, hot wie ein Laser. Flyer als Ibiza, Flyer als Staubsi. Willst du grad gar nichts wie Kappa da und Robby. Ich sippe das Purple Jank. Bitches werden sofort mein Fan. Flow schneller als so ein Wasserfall. Grinde auf dem Fußballfeld, so wie ein nasser Ball. Ich will high sein. Und das auch noch möglichst reich. Swag geht von Deutschland bis nach Österreich. Wie marschieren das? Wir sind am Minenspaß. High as fuck, fly wie ein Ibiza. Wie marschieren das? Wir sind am Minenspaß. High as fuck, fly wie ein Ibiza. Auf dem Bisasar, Balle und Balle und Balle und Star. Relax wie Relax, so auf dem Broncholax. Bra, ich mach keine Faxen, du warst was ich mann. So viel Bitches, mein Handy schaut aus wie ein Pokédex. Sie macht es so nix, das heißt, ich mach große Stacks. Kuschloss wie Philosophieren, so wie Sokrates. Intoxikiert, wie nach einem Cobra-Biss. Swag! Wie marschieren das? Wir sind am Minenspaß. High as fuck, fly wie ein Ibiza. Wie marschieren das? Am Minenspaß. High as fuck, fly wie ein Ibiza. Wie ein Smaragd, wie ein Rubin. Hass dieses Weed, ich bin auf Lean. Ich bin auf Drugs, ich bin auf Holz. Ich bin Krillin. Ibitak, ich bin so fly. Ich bin jetzt oben und sag euch bye bye. Was tu ich unten, unten seid ihr. Ich pass nicht dazu, denn ich bin nicht wie ihr. Und ich sag Habana, hier komm nicht Habana. Was so ich unten, ich komm nimmer aber nah. Hey, da sagen ich so, ja, aber kein.